Dann. Okay. Hallo, guten Tag. Ich bin Herr Kara. Ich bin auf dieser Station als Assistent tätig und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Bitte sagen Sie mir Bescheid oder fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstehen. Okay? Guten Abend, Herr Dr. Kara. Gerne. Wie heißen Sie bitte? Mein Name ist Manfred Pocker. Okay. Könnten Sie Ihren Nachnamen buchstabieren? Ja, natürlich. Paul Otto Cäsar, Karl Emil Richard. Richard Pocker. Okay. Dankeschön. Herr Pocker, jetzt werde ich einige Fragen, allgemeine Fragen stellen. Sind Sie einverstanden? Ja, deswegen bin ich da, Herr Doktor. Bitte schön. Okay. Wie alt sind Sie? Ich bin 54 Jahre alt. Aha. Und wann sind Sie genau geboren? Am 23. Mai 1968. Aha. Ja, und wie groß sind Sie? Ich bin 1,78 Meter. Wie viel wiegen Sie? Und ich wiege circa 95 Kilo. Okay. Ja, Herr Pocke, was für Beschwerden haben Sie im Moment? Herr Doktor, ich muss Ihnen sagen, ich hatte vor circa 4 Wochen meine Booster-Impfung mit Moderna. Danach war es eigentlich sehr gut, habe überhaupt keine Probleme. Ich hatte nur leicht in den ersten 2 Tagen etwas Fieber, aber danach war alles sehr gut. Jetzt habe ich seit 3, 4 Tagen ein Husten und ich bekomme schlecht Luft. Wie viel husten Sie? Wie oft husten Sie? Auch alle paar Minuten, ja. Also sobald ich anfange zu laufen. So wie jetzt. Dann bekomme ich schlecht Luft. Ich merke, dass die Luft etwas schlecht ist und ich muss ständig husten. Und haben Sie Luft noch? Ja, wenn ich mich anstrenge, ich merke, dass ich dann schlechter Luft bekomme. Und das reicht schon, wenn ich in der Wohnung von einem Zimmer in das andere Zimmer laufe. Ich merke, dass die Luft sofort schlecht wird. Sind die ist der Husten trockene oder mit Auswurf? Es ist eher trocken. Ja, ich habe immer so ein Kratzen im Hals. Aber wenn ich Luft mal ein- und ausatme, dann habe ich das Gefühl, es pfeift manchmal ein bisschen auf den Bronchien. Haben Sie Schmerzen beim Husten? Wenn ich lange huste, dann tut mir der Brustkorb weh. Ja? Ich entschuldige mich, wenn ich jetzt ein bisschen Wasser trinke. Gibt es bestimmte Auslöser für die Beschwerden, Husten? Für den Husten, nein. Also ich Ja. habe es seit 3 Tagen und das ist alle paar Minuten kommt dieser Husten. Manchmal geht es sehr lang, manchmal geht es auch nur ganz kurz. Aber einen bestimmten Auslöser gibt es nicht, nein. Was mir noch, ja. Gibt es Faktoren, die Beschwerden lindern oder verstärken? Was ich jetzt seit heute Abend merke, ist, dass ich auch einen sehr schnellen Puls habe. Ich habe das Gefühl, dass mein Herz sehr schnell schlägt. Haben Sie ähnliche Beschwerden, hatten Sie ähnliche Beschwerden früher schon einmal? Nein, das hatte ich so etwas hatte ich bisher noch nie. Okay. Haben Sie Fieber? Fieber habe ich jetzt nicht bekommen, nein. Okay. Schüttelfrost oder Nachschlag? Nein, das auch nicht, aber ich fühle mich schon sehr geschwächt. Ja, müde, oder? Ja, sehr müde, ja. Haben Sie in der letzten Zeit Gewichtsveränderungen bemerkt? Nein, ich bin immer eigentlich vom Gewicht her bin ich gleich geblieben. Da habe ich hier bisher keine Probleme mehr. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Duschspülbad? Nein, bisher war alles in Ordnung. Nein, da habe ich keine Schwierigkeiten. Und haben Sie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall? Nein, das alles nicht. Aber wenn ich sehr lange husten muss, dann bekomme ich manchmal auch so einen Brechreiz. Aber so ein Erbrechen oder einen Durchfall hatte ich bisher nicht. Okay. Und schlafen Sie gut? Ja, haben Sie Probleme beim Ein- oder Durchschlafen? Ja, also seit gestern, wenn ich mich hinlege, dann bekomme ich auch schlechter Luft. Im Sitzen ist alles okay, aber sobald ich mich hinlege, habe ich das Gefühl, dass die Luft schlecht wird. Können Sie flach liegen, ohne Luft noch zu bekommen? Sehr schlecht. Also flach liegen klappt eigentlich nicht mehr. Ich musste meinen Kopfteil ein bisschen erhöhen. Und wie gesagt, seit heute habe ich so ein Herzrasen und dann ist es mit der Luft noch mal schlechter geworden. Ja, wie ist Ihr Appetit? Haben Sie Appetitlosigkeit? Na, das ist eigentlich okay. Appetit ist gut. Ja, haben Sie feuchte, wärme Hände oder die Hände? Trockene Hände? Nein, an den Händen habe ich bisher nichts gemerkt. Das ist alles oder okay. Zittern gemerkt, haben Sie bemerkt? Ein Zittern? Nein. Aha. Nein. Okay. Okay. Herr Bucker, ich werde einige Fragen zu Ihrer Vorgeschichte stellen. Leiden Sie an chronischen Erkrankungen? Als Erkrankungen habe ich bisher nicht. Mein Hausarzt meinte, ich war vor kurzem zu einem Check-up, dass mein Blutdruck leicht erhöht ist. Und er hat mich gewarnt und gesagt, ich soll mit dem Rauchen aufhören. Rauchen aufhören? Ja. Aber Blutdruck ist nicht diagnostiziert, ne? Ist nur leicht erhöht. Leicht. Ich soll es kontrollieren. Ja. Medikamente habe ich nicht bekommen. Nein. Okay. Noch andere Erkrankungen haben Sie? Nein. Okay. Nehmen Sie regelmäßig oder gelegentlich Medikamente? Nein, nein. Sind Sie schon einmal operiert worden? Ich habe mal einen Leistenbruch gehabt auf der rechten Seite. Das liegt aber schon lange zurück, so circa 20 Jahre. Okay. Noch andere? Nein. Okay. Haben Sie Allergien? Ich bin gegen Penicillin und Voltaren allergisch. Und zuletzt habe ich auch ein neues Medikament bekommen, aber ich habe den Namen vergessen. Das hat mir auch nicht gut getan. Wie Aber ich äußert kann mir. sich die Allergie? Ich bekomme so einen Juckreiz am ganzen Körper. Es treten so rote Punkte am Körper auf. Und so ähnlich ist es mit fast allen Medikamenten, auf die ich allergisch bin. Und haben Sie Unverträglichkeiten? Ja, ich vertrage Milch nicht so gut. Und ich kann auch keine Äpfel essen und Eier sind auch manchmal ein kleines Problem. Und wie ist Ihr Impfstatus außer Corona? Also mein Hausarzt hat alles aktualisiert. Ich war vor ein, zwei Monaten dort, der hat alle Impfungen aufgefrischt. Okay, sehr gut. Und rauchen Sie, Herr Bucke, rauchen Sie Bitte? Zigarette? Ob ich rauche? Ja, ich rauche. Wie viel oder wie oft? Also ich habe einen sehr stressigen Job. Von daher, ich rauche ungefähr eine Packung pro Tag. Ja, und das geht schon seit ja, über fast 30 Jahre schon, ne? Ich rauche 30 also schon sehr lange, ja. Jahre. Oh, ja. Und trinken Sie Alkohol? Nicht immer, ab und zu. Ja, und haben Sie jemals Drogen konsumiert, wenn ich fragen darf? Drum? Ja. Nein, als Jugendlicher, als junger Mensch mal haben wir vielleicht so ein bisschen Hasch geraucht, aber ansonsten habe ich keine Drogen. Nein. Verstehe. Und gibt es leben Ihre Eltern noch? Meine Eltern leben noch und denen geht es eigentlich ganz gut. Gesund. Ja. Und haben Sie Geschwister? Ich habe noch eine ältere Schwester, ja. Sind Sie gesund? Sind, ist Meine ja. Schwester leidet an Diabetes Mhm. und sie hat noch mal was gesagt, aber das ist etwas Gynäkologisches. Aber ich habe es nicht verstanden. Die hat wohl irgendeine gynäkologische Erkrankung. Aber ist anscheinend nichts Schlimmes. Und was ist Ihr Beruf, Herr Berger? Ich bin selbstständig. Ich habe ein Textilgeschäft und ich verkaufe Kleider. Und sind Sie verheiratet? Ja. Haben Sie Kinder? Ich habe einen Sohn und eine Tochter. Und sind Sie gesund? Ja, Ja, okay. glücklicherweise den Kindern geht es gut, ja. Ja. Wohnen Sie allein oder mit Ihrer Frau? Nee, ich wohne schon Seine Frau. mit meiner Familie natürlich. Okay. Frau und Kinder. Herr Parker, jetzt habe ich das nächste Gespräch soweit abgeschlossen. Gibt es noch etwas, das Sie mir sagen möchten oder möchten Sie Ja, etwas was hinzufügen? denken Sie, was es ist, Herr Doktor? Also ich mache mir jetzt Sorgen und deswegen bin ich jetzt zu Ihnen gekommen. Herr Parker, es ist so früh, eine Diagnose zu stellen. Ich möchte Ihnen kurz erklären, was wir weiter vorgehen wollen. Wenn Sie einverstanden sind, werde ich Sie körperlich untersuchen und Ihnen Blut abnehmen, dann Ja. eine Röntgen-Thorax verlassen lassen. Dann werden wir Ergebnisse abwarten. Damit sehen wir weiter. Ich bespreche Ihre Beschwerden mit meinem Oberarzt. Dann ich werde Sie über weitere Schritte informieren. Okay, vielen herzlichen Dank. Das freut mich. Aber ich hoffe, dass sich da was findet. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, Herr Doktor. Vielen Dank. Sie waren sehr freundlich. Ja, danke schön. Darf ich etwas fragen? Ja, bitte. Ja. Haben Sie Schwellungen an den Beinen oder an den Knöcheln? Ja. Seit 3 Tagen habe ich zunehmende Schwellungen, ja. Und Rötung in Beinen und Wärme? Keine Rötung. Keine Rötung, nein. Wärme? Nein. Wie viel Kissen Sie benutzen zum Schlafen? Ich hatte ja gesagt, mein Kopfteil kann ich elektrisch verschieben. Ich habe es ungefähr so bei 30 Grad ungefähr gehabt. Danke. So, wo ist mein Doktor hin? Herr Doktor, wollen wir jetzt die Übergabe machen? Jetzt, Dr. Kara, Übergabe an den Oberarzt und dann können wir die weiteren Möglichkeiten dann besprechen. Ja, guten Tag, Herr Oberarzt. Guten Tag, Herr Dr. Kara. Bitte schön, was kann ich für Sie tun? Ich möchte Ihnen über eine Patientin berichten. Haben Sie kurz Zeit? Für Sie doch immer, Herr Kara. Natürlich, bitte schön. Dann legen Sie mal los. Der Patient heißt Manfred Packer und 54 Jahre alt. 178 cm groß, 95 kg schwer. Ja. Er stellte sich bei uns wegen persistierender, trockener Husten seit 3 Tagen vor. Er habe vor 3 Wochen eine Impfung gegen Corona bekommen, moderne Impfung. Er berichtete, dass er habe Dyspnoe und Orthopnoe. Er habe Schmerzen, Thoraxschmerzen beim Husten. Okay. Hat er auch eine instabile AP? Sie haben nicht gefragt, gell, den Patienten, ob er Druck auf der Brust hat. Ja, die Frage hat gefehlt. Nein, er hat keine instabile AP. Okay. Er habe ihm sei Schwellung und Schwellung bei den Beinen aufgefallen. Okay, an den Beinen, okay. Die Frage nach Fieber, Schüttelfrost, Nachtschweiß wurde verneint. Die vegetative Anamnese sei unauffällig bis auf Schlafstörung wegen Orthopnoe. an Vorerkrankungen sei leichte Bluthochdruck bekannt. Jawohl. Und er nehme keine Medikamente ein. An Vorerkrankungen sei inguinal Hernie Operation vor 20 Jahren bekannt. Links, linker inguinal Hernie. Rechts, aber egal. Rechts. Egal. Er habe Allergie gegen Penicillin und Voltaren mit Pyruvitis und Exanthem und er habe Intoleranz gegen Milch, Apfel und Eier. Ja. Seine Impfstatus sei vollständig. Er rauche 20 Päckchen. Okay, eine ganze Menge. Und trinke ab und zu Alkohol. Drogenkonsum wurde verneint. Ihre Eltern sei am Leben und gesund. Seine Schwester leide an Diabetes mellitus und eine unbekannte gynäkologische Erkrankung. Gynäkologische Erkrankung, ja. Und der Patient sei Dr. Kara, Verkaufer. Darf ich eine Minute ja. Kurz, ich komme sofort. Jetzt, so. Jawohl. Und, er sei verheiratet, habe zwei Kinder und wohne mit ihrer Frau. Mit seiner Frau? Mit seiner Frau, ja. Und aufgrund der Anamnese gehe ich von Herzinsuffizienz aus. Aber eins haben Sie vergessen, ein Symptom, Tachykardie. Er hat ihr Herzrasen, haben Sie nicht gesagt. Das haben Sie vergessen bei der Vorstellung. Der Patient hat berichtet, dass er seit einem Tag ein schnelles Herz hat, eine schnelle Herzfrequenz. Genau, und da haben Sie nicht gefragt, ist es regelmäßig, ist es unregelmäßig? Und das haben Sie jetzt auch vergessen. Also, gut, also das heißt, vielleicht ein Tipp noch, bevor Sie Ihre Differentialdiagnosen aufzählen, beim Abhörchen, also bei der Auskultation der Lunge, hört man feuchte Rasselgeräusche. Und er hat eine Herzfrequenz bei ca. 150 und es ist arrhythmisch, das EKG. Jetzt bitte Ihre Differentialdiagnosen. Das erste war schon mal ganz gut. Sie denken an Herzinsuffizienz. Jawohl. Ja. Worauf beruhend, woher kommend? Er ist ja noch sehr jung, 54 Jahre alt, keine Vorerkrankungen. Was kann das sein? Was kann die Ursache für diese Herzinsuffizienz sein? Wegen der Impfung, meinen Sie? Ja, nein, Myokarditis. Genau, also eine Herzinsuffizienz aufgrund der Myokarditis nach Corona-Impfung, jawohl. Zweitens, wegen der Herzfrequenz unregelmäßig, arrhythmisch und schnell. Woran denken Sie? Welche Diagnose? Eine Tachyarrhythmia absoluta. Tachyarrhythmie. Vorhofflimmern, genau. Vorhofflimmern, ja. Genau, aber eine Tachyarrhythmie, ein schnelles Vorhofflimmern, das kann auch eine Herzinsuffizienz machen, das ist richtig. Okay, sehr gut. Was noch? Als Differentialdiagnostik. Ja. vielleicht. Was haben die Kollegen oder Kolleginnen für einen Vorschlag? Pneumonie. Bitte? Pneumonie. Eine Pneumonie, sehr gut, natürlich. Eine Pneumonie, ganz klar. Auch wenn er kein Fieber hat, eine Pneumonie kann es sein. Kann sehr auch gut. Lungenembolie sein? Eine Lungenembolie, natürlich. Er hat eine Arrhythmie. Und was kann eine Arrhythmie machen? Eine tiefe Beinvenenthrombose. Und das kann eine Lungenembolie auslösen, natürlich. Richtig, sehr gut, kann natürlich auch sein. Woran denken wir noch? Er raucht. Und zwar ganz viel. Was malignes? Vielleicht? Bronchialkarzinom. Genau. COPD, Bronchialkarzinom, also eine exazerbierte COPD, was bisher nicht erkannt worden ist. Genau. Und Bronchialkarzinom, natürlich. All das sehen Sie mit einem Röntgenthorax natürlich sehr gut. Ist er gestaut, hatte Wasser auf der Lunge. Es ist eine zentrale Stauung. Mit einem Ultraschall können Sie sehen, ob er einen Pleuraerguss hat. Ja. Ja. Und ob er ein großes Herz oder ein kleines Herz hat. Sehr gut. Mit dem EKG können Sie sehen, wie schnell er ist und ob der Rhythmus arrhythmisch ist oder rhythmisch ist. Also ein Sinusrhythmus oder eine Tachyarrhythmie. Sehr gut, woran muss man natürlich immer denken? Das Herz. Das kann auch mal der Beginn eines Herzinfarktes sein, natürlich, oder? Der Grund für die Herzinsuffizienz kann auch, deswegen auch die Frage mit der instabilen AP, also instabile Angina pectoris. Er raucht, er hat ein entsprechendes Alter und hat einen Risikofaktoren. Das heißt, es kann auch mal ein Herzinfarkt natürlich sein. Daran muss man auch denken. Das heißt, 3 Tage dauernde. Kann sein, dass es immer wieder so kleinere Herzinfarkte sind, dass ein peripheres Gefäß zugeht, aufgeht, zugeht, aufgeht. Das kann schon mal passieren, dass er immer wieder so kleinere Infarkte bekommt und deswegen die Herzinsuffizienz bekommt, ohne dass ein großes Gefäß zugeht. Kann schon mal passieren. Ja. Okay. Sehr gut. Vielen Dank. Das war sehr gut, Herr Dr. Kara. Dankeschön. Haben die anderen Kollegen oder Kolleginnen noch eine Frage? Abi, exerbatsiyonla remisyonu birbirine zıttı olarak mı kullanıyorsunuz yoksa remisyon sadece tümörde falan mı kullanıyorsunuz? Exerbatsiyon mu? Evet, exerbatsiyon. Exerbatsiyon genelde COPD'de kullanılıyor. Yani COPD enfekte dönüştüğü zaman öksürük, nefes darlığı peki, olduğu zaman COPD atak geçtiği zaman remisyon diyor musunuz? Çok fazla kullanılmıyor ama denilebilir tabii ki. Heilung olmuyor ya abi. Hani onun yerine ne kullanıyor? Evet. Hani COPD zaten kronik bir diagnoz. Yani hastalık olmasa da, semptomları olmasa da diyelim. COPD spirometre diyelim ölçtüğüm zaman o teşhis konulur ama diyelim eksaserbasyon vardır. Remisyon diyebilirsiniz. Remisyon daha çok maligne hastalıklarda kullanılan bir kelime. Ama bessert sich, erholt sich, der Infekt ist besser geworden diye cümlelerde kullanılabilir yani. Remisyon daha çok dediğim gibi böyle maligne hastalıklarda yavaşlaması, gerilemesi, metastazinin çoğalması, tümörün küçülmesi. Hatta daha çok o anlamda kullanılıyor remisyon. Ama yanlış tabir değil yani esin remisyon. Yani iyileşiyor anlamında da değerlendirilebilir. Biz mesela morbus Crohn için hastalık remisyon ve egzerbasyonla gidiyor diye tarif ediyoruz. Morbus Crohn'da denilebilir doğru. Remisyon, evet. İsim remisyon, yani exacerbiert veya akuta şub da deniliyor morbus Crohn'da. Orada da kullanılabilir. Doğru. Doğru. Warum reden wir jetzt in Türkisch? Bitte auf Deutsch. Sehr gut. Okay. Das war ein Patient, das, was ich Ihnen jetzt vorgestellt habe, ein Patient von mir, der diese Woche ins Krankenhaus gekommen ist. Bei dem wurde jetzt die erste Diagnose einer Tachyarrhythmia absoluta, also Vorhofflimmern, festgestellt. Er hatte eine Lungenödem. Der ist jetzt seit 3 Tagen im Krankenhaus. Er hat eine diuretische Medikation bekommen. Er hat Antiarrhythmika-Therapie bekommen. Und heute sollte er ein Herzkatheter bekommen. Der Rhythmus ist stabilisiert worden nach einer Elektrokardioversion. Er ist von einer Tachyarrhythmie in einen Sinusrhythmus konvertiert. Ja, sag mal, das heißt, der Rhythmus ist jetzt stabil geworden. Nachdem gibt es eine Verbindung mit zusammen Impfung? Ich denke eher nicht. Ja. Es sind 4 Wochen vorbei seit der Impfung. Meistens hat man in den ersten ein paar Tagen oder eine Woche diese Symptome. Mhm. Und das ist eher unwahrscheinlich, dass diese Symptome von der Impfung kommen. Myokarditis vielleicht ja. Das beginnt so nach 2, 3 Wochen, glaube ich. Das kann schon mal sein, ist aber sehr selten. Was braucht er jetzt für eine Medikation, Herr Doktor? Letzte Frage. Wenn er jetzt eine Erstdiagnose von Vorhofflimmern hat, welche Medikamente braucht der Patient? Was für ein Facharzt sind Sie, Herr Doktor? Augenarzt. Oh, Entschuldigung, dann nehme ich die Frage zurück. Aber eins müssen Sie wissen, er braucht was für den Rhythmus. Vielleicht ein oder... Und vielleicht er braucht eine, Mark Kumar? Ja, Mark, aber allgemein formuliert braucht er eine Antikoagulation. Ja, Mark Kumar ist in der Zwischenzeit etwas altmodisch, also man nimmt die neueren Antikoagulantien, Eliquis, Xarelto und so weiter. Also eine Antikoagulation und ein Rhythmus, eine Frequenz. Stabilisierendes Medikament, zum Beispiel ein Beta-Blocker. Erstlinie Antikoagulation. Ja, und ein drittes Medikament, da in der Herzinsuffizienz ist, braucht er auch eine Therapie gegen die Herzinsuffizienz. Und dann nimmt man 2 wichtige Medikamente. Eins, welches ist das eins? Wer unterhält, wer hilft? Welche Internisten sind da? Wo sind die Internisten? ACE-Inhibitor. Ein ACE-Hemmer, natürlich, zum Beispiel Ramipril, jawohl. Mhm. Und zweitens, weil er ein Lungenödem hatte, was brauchte noch? Diuretika. Ein Diuretikum, sehr gut. Zum Beispiel Torazemid. Sehr gut. Also, wunderbare Therapie. Jetzt, vielen Dank. Oder sind noch Fragen? Keine Fragen. Okay. Das war sehr gut, Herr Dr. Karra. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Prüfung. Danke und allen anderen natürlich auch. Und einen schönen Abend.